Hallo und herzlich willkommen zu Filmflimmern. Heute mit Niklas, Nico und mit mir Fabian. Hallo Fabi, hallo Niklas. Na? Was geht? Was habt ihr so die ganze Zeit getrieben? Ach, scheiße. Wenn man mal scheiße reden will, dann fällt einem nichts ein. Zumindest mir nicht. Nee? Ich war hier dann die ganze Zeit. Hab gewartet. Wir hatten eben so einen guten Flow. Was war das? Ja, wieso? Ist doch okay. Wir machen weiter, Leute. Wie ihr vielleicht jetzt gerade merkt. Ach so, genau. Nach 3 Jahren Pause oder zwei. Nach 2 Jahren Pause. Also ich habe gerade geguckt, die letzte Folge war am 10.09.2010. Oh Mann. Also würde ich sagen 2,5. 2,5 Jahre. Ja, also, wobei der Schnitt mit den 9 Folgen, also er hat 9 Folgen, in 12 Monate. Also ich weiß noch, dass wir Anfang 2010 angefangen haben. Ja. Und das war einfach nur Avatar. Stimmt. Damals Avatar schon geredet. Die ganze Zeit über den Hobbit geredet und dass das doch nichts wird. Und dann ist es doch was geworden und der Film war, keine Ahnung. Wie fandet ihr den Film? Habt ihr Hobbit gesehen? Ich habe Hobbit gesehen mit allen drum und dran, mit mehr 3D, FPS, 3D, genau. Wie habt ihr den gesehen? 2D klassisch zuerst und danach nochmal rein in 3D komplett HFR-Programm. Ja, dann kannst du auch einmal komplett. Und Fabi hat nur einmal komplett geguckt. Ja, ich fand, okay, ich mach aber diesen Stil nicht. Also nein, dann kann Nico ja den Unterschied mal. Naja, der Unterschied ist klar. Also ich meine, ich bin so ein Konservativer. So 2D klassisch finde ich geiler, glaube ich. Das Verrückte war, als wir dann, also Lukas war auch dabei, ne? Also ich habe mit ihm mal 2D geguckt und auch 3D. Und erst am Anfang, als wir, nachdem wir den zuerst in 2D gesehen hatten, in der 3D-Version ultra durchgedreht. Und meinte halt, Alter, was ist das für eine Scheiße? Dann aber in der Pause fand er es auf einmal richtig geil. So. Also es stimmt schon, man braucht so eine leichte Eingewöhnungszeit, bis man sich an diese mehr Bilder gewöhnt hat. Bei mir hat es, glaube ich, so, ich weiß nicht, schon ein bisschen gebraucht. Also ich brauchte vielleicht schon so 10 Minuten, eine halbe Stunde dafür. Aber ich fand, dadurch, dass man, also man hatte das Gefühl, es wären mehr Details ausgearbeitet gewesen. Meine Meinung. Also echt kein Plan. Ja, Fabi, wie fandest du den Hobbit? Ich? Ja, weiß ich gar nicht. Also ich fand den ziemlich gut. Und es war halt auch wirklich gleichwertig so mit den Herr-der-Ringe-Sachen. Das fand ich schon ziemlich gut. Naja, nicht gleichwertig, aber ne? es war auf jeden Fall okay. Ne? Es war ein gutes Kinoerlebnis. Aber ich muss sagen, ich mag halt 3D überhaupt nicht. Wenn man 3D guckt, dann so ein Film wie Hobbit, weil der wurde ja auch, glaube ich, wirklich mit 3D-Kameras aufgenommen. Also, ne? Also wirklich nicht so, dass nicht das nachträglich eingefügte, der Speer kommt aus dem Bildschirm raus, nur der Speer und alles andere ist platt. Mhm. Demnach ist das schon ziemlich gut. Aber ich mag es halt nicht, weißt du, weil es wird immer so richtig drauf Wert gelegt, also es wird immer so nicht dezent gemacht, habe ich das Gefühl. Also ich fand, der Film hat sehr viel dadurch gewonnen, dass er so war, wie er war, so gedreht wurde, wie er gedreht wurde. Das Einzige, was mich ein bisschen wundert an dem Film ist, oder eigentlich an dem ganzen Vorhaben, ist, dass die 3 Filme aus einem Buch machen. Ja. Und man hat dem Film auch so ein bisschen seine Länge angemerkt, dass er schon irgendwie alles, es war sehr viel Landschaftsaufnahmen, die auch sehr schön sind, aber oft sind die da durch die Berge gewandert und dann sind die da auch gewandert und dann ist nichts passiert. Es ist halt auf keinen Fall so cool wie Herr der Ringe. Aber es war, also ich fand's okay. Wollte ich noch was sagen? Wollte ich überhaupt was sagen? Warum habe ich angefangen zu reden? Ich bin fertig. Ja. Also ich glaube, wir sind mit kleinem Hobbit sind wir auf jeden Fall fertig. Ist ja uralt, muss man sagen. Uralt, naja gut, okay. Na gut, Dezember, okay. Läuft der noch? Läuft der noch? Ich glaube, der läuft noch, oder? Also ja, vielleicht mal einmal am Tag vielleicht. Okay. Keine Ahnung. Filme, die aktueller jetzt laufen, haben wir uns natürlich auch angeguckt. Und ich glaube, Nico, was hast du denn als letztes geguckt überhaupt im Kino? Was habe ich denn als letztes geguckt? Ich habe es ja vergessen. Ich weiß nicht, ob ich gestern im Kino war oder vorgestern. Man streitet sich darüber. Aber ich habe geguckt Shootout. Mhm. Richtig geil. Mit Sylvester Stallone. Klassische 80er Action. Worum geht's da? Worum geht's da? Es geht kurz überlegen. Es geht um Sly, also Sylvester Stallone. 200 Jahre alt ungefähr. Und er ist ein Profikiller, wahrscheinlich so wie in jedem zweiten Film. Das heißt also, er bringt Menschen um und ist mega der Badass-Typ. Und er hat seinen Partner, und das ist auch ein cooler Typ, ne? Er arbeitet schon länger mit ihm zusammen. Und wie soll es anders sein? Sein Partner wird umgebracht. Ganz miese Sache. Und das initiiert den Start für seinen Rachefeldzug praktisch ganz nach oben in der Nahrungskette der Stadt, um seinen Partner zu rächen. Und dabei schließt sich ihm ein Polizist an. Ich weiß gar nicht, warum sich der Polizist anschließt. Irgendwie ist ein Kollege von den Polizisten auch von denselben Leuten umgebracht worden oder sowas. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben beide dieselbe Motivation und deswegen kommt dieses ungleiche Team zusammen. Und das ist es. Inhaltlich. War das jetzt gespoilert oder? Nö, das ist praktisch die Exposition. Also so fängt es an. Okay. Und selbst wenn es gespoilert wäre, ich hätte es mir nicht anders erwartet. Also okay. Das Typische, finde ich, irgendwie, man kann da auch nichts gegen haben. Manchmal ist es, also wenn es gut gemacht ist, dann machen solche Filme ja auch Spaß. Ja, gut gemacht ist das Stichwort. Es ist halt wirklich trashig und ich glaube auch sehr angelehnt an die 80er, so altes Action-Kino, oldschool. Und deswegen würde ich nicht zwingend sagen, dass es gut gemacht ist. und vor allem die Story ist halt wirklich mehr als das, was ich gesagt habe, ist da nicht. Der Rest ist wirklich ziemlich blöd. Aber es macht schon Spaß. Also wenn ich so von 1 bis 10 gehen würde, dann wäre das für mich eine 6. Naja, den werden wir wahrscheinlich in 2 Jahren dann bei RTL sehen können. Dinge abends im Abendprogramm. Nein, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich geschnitten. Also, das auch noch dazu wahrscheinlich. Für mich sind das immer wirklich so Filme, wo ich, ja, die kann man sich antun, aber ich würde sowas gar nicht im Kino irgendwie gucken. Nee, es ist, also ich war eigentlich auch nur da drin, weil ich ins Kino gehen wollte. Und dann stand die Entscheidung zwischen Shootout und Hänsel und Gretel Hexenjäger. dann habe ich mich doch für den alten Sly entschieden. Was, glaube ich, auch die richtige Entscheidung war, weil Hänsel und Gretel war schon wieder 3D und das war ja noch viel, viel mehr Trash, das sehe ich ja schon am Trailer. Also von daher. Also Shootout ist nicht schlecht. Aber ähnlich wie wie hieß denn der mit Arnold Schwarzenegger jetzt vor kurzem? The Last Standing? The Last Man Standing? Keine The Ahnung. Last Stand? Ich glaube so. Ich habe mir das irgendwie auch nicht so richtig angeguckt, weil ich hatte. Der hat so super gefloppt. Richtig. Ja, verrückt. Deswegen also hab ich die Leute haben mehr gesagt, Alter, der ist gar nicht so schlecht. Also Leute, geht ins Kino und lasst den Film nicht so wegfloppen. Aber ich glaube, der ist echt gescheitert. Ich schalte mal nach. Also, okay. Ich weiß es nicht. Bei dem von Arnold Schwarzenegger habe ich mich, also ich interessiere mich da sowieso nicht so sehr für, was Arnold Schwarzenegger macht, außer bei Terminator. Aber, oder andere Frauen. Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich da auch überhaupt nicht für interessiert. Deswegen wahrscheinlich auch jeder, weil er nicht bei den Expendables dabei war. Der war doch bei den Expendables. Ja, dabei. Er war ja dabei, aber jetzt mit seinem neuen Film. Der sollte ja in eine ganz andere Richtung gehen. Also ich fand das bei Expendables 2 schon ziemlich cool, wo die dann da irgendwie Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger in Smart Klar. Also und dieser jetzige neue Film, der sollte ja in eine etwas andere Richtung, glaube ich, einschlagen, dass er halt nicht so in diese Actionfilm-Ecke reingeht. Okay. War doch, glaube ich, so, oder, Nico? Doch? Ja. Na gut. Das soll er auch sonst machen. Ja. Man merkt, ich habe mich da überhaupt nicht für interessiert. Ich dachte, dass er mir das vorhatte, von wegen, dass sein nächster Film eher so dramaartig sein sollte. Also auf jeden Fall nicht The Last Stand. Na gut, dann habe ich mich da. Also ich habe gerade mal geguckt, das ist echt wahnsinnig. Also ich bin hier gerade auf boxofficemojo.com, habe mal geguckt, hier The Last Stand, Budget von 45 Millionen, was ja recht wenig ist, aber also halt im Vergleich wenig, aber natürlich immer noch viel. Und der hat tatsächlich eingenommen, auf der ganzen Welt, nur 30 Millionen. Das ist echt geisteskrank, wenn man überlegt, dass jede Scheiße irgendwie mittlerweile fast in die Milliarden rankommt. Ja. Da kann man mal hoffen, dass RTL noch ein bisschen Geld bezahlt. Also es ist echt Wahnsinn. großartig. Der hat ja nicht mal sein Budget eingespielt. Das ist wirklich ein klassischer Flop. Ja, aber so richtig. Und ich meine, der Cast ist nicht schlecht. Und dann soll das alles auch nicht schlecht sein. Echt traurig. Tut mir ein bisschen leid. Ja, man weiß auch nicht so richtig, woran sowas liegt, ne? Ja, also ich... Ja. Ja, wir waren ja auch nicht im Kino bei dem Film. Nee. Also nicht. Ich habe ihn nicht wahrgenommen. Was wir auf jeden Fall gesehen haben, Fabio und ich, war ja Lincoln. Mhm. Also Lincoln war für mich, ich hatte mir, als ich den Film gesehen habe, alte Männer mit Augenringen schreien sich gegenseitig an. So war für mich der Film so ein bisschen. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn man so die historische Figur Lincoln nicht kennt, hatte man wenig irgendwie mit dem Film zu tun. Also man hat die Story gesehen, aber so was dazwischen war, es waren sehr viele Lücken dazwischen, die man nicht so sehr schließen konnte, weil man nicht genau wusste, was eigentlich passierte währenddessen oder im Hintergrund oder so. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Fabi? Naja, also ich habe den Film also nach den Oscars gesehen, ne, weil ich so gedacht habe, mal die Oscars durchgeguckt, wer hat denn gewonnen, wer hat abgeräumt. Und dann habe ich mir halt, hat Lincoln halt ja den Best Actor, ne? Best Actor? Ja, Daniel Day-Lewis. Genau, und dann habe ich mir den angeguckt und ich bin zuerst mit Sabrina, also meiner Freundin, ins Kino gegangen und habe den auf Englisch geguckt und geguckt und dafür ist mein Englisch sowas von zu schlecht. Also, okay. Ne, also klar, ne, also ich habe der Gedankengang war so halt, hey, der hat halt den Oscar bekommen, dann will ich auch das Schauspiel halt sein englisches Schauspiel sehen und nicht irgendwie sowas drüber synchronisiertes. Ja. Und also echt kranker Ausdruck und so, also hat wirklich richtig gut geschauspielert. Ne? Ja. Bloß wenn du dann immer nur 50% bei so einem politischen Film verstehst, dann ist das nicht so gut. Und dann habe ich mir den danach nochmal in Deutsch angeguckt und dann war er wirklich gut. Also weiß ich nicht. Also was man da zur Story, es geht ja darum, dass Lincoln diesen 13. diesen 13. Eintrag ins Gesetz reinnehmen möchte, dass die Sklaverei abgeschafft wird und es geht darum, dass er die Mehrheit die Mehrheit für sich gewinnen muss, dass dieser Eintrag angenommen wird. Und mehr passiert da ja eigentlich auch gar nicht. Also es ist wirklich so, eigentlich, also wenn jemand, der sich nicht mit der Geschichte auskennt, sollte echt vielleicht vorher nochmal den Wikipedia-Eintrag zu Lincoln angucken. Und ich hatte auch so ein bisschen die Vermutung, dass wenn man, also ein Film, auch aus der USA kommt, dass vielleicht wahrscheinlich die eigentliche Zielgruppe gar nicht bei uns war, sondern eigentlich da, wo der Film herkommt und dass die Leute da vielleicht ein bisschen mehr über Lincoln kennenlernen oder wissen. Ich glaube zum Beispiel so ein Film wie Der Untergang ist ja auch für die Welt. Also ist ja nicht so, dass nur die Deutschen den gucken würden. Der ist ja auch eigentlich echt cool, finde ich. Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass der jetzt speziell für die USA ist oder so. Aber er ist schon halt ziemlich patriotisch. Und es ist auch wirklich so, dass man viel Hintergrundwissen haben muss, um diesen Film zu verstehen. Okay. Es ist wirklich so, dass die, Schauspiel ist super, es ist, man kauft eigentlich jeder einzelnen Figur auch alles ab. Man fiebert auch wirklich mit bei der ganzen Sache, aber so die Hintergründe bleiben so ein bisschen im Dunkeln. Ja, also ich muss sagen, der war echt gut. Der Film an sich war wirklich gut, fand ich auch. Also er war gut gespielt und so, also es war leider ein bisschen etwas im Unklaren. Okay. Also ich würde gerne alle Oscar-Filme nochmal sehen. Komplett alle. Und ich habe keinen gesehen, glaube ich. Kurz überlegen. Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow. Hätte ich gerne gesehen, habe ich nicht gesehen. Life of Pi wollte ich eigentlich sehen, als ich jetzt zuletzt Shootout geguckt habe, aber der läuft nicht mehr. Was? Echt nicht mehr? Also zumindest nicht zu menschlich erreichbaren Zeiten. Was haben wir noch? Liebe hätte ich gerne gesehen von Michael Haneke, Österreicher. Was war dann noch nominiert? Wie viel meiner? White Linings? Oder White Linings? Oder wie Silver Linings Playbook. Den hätte ich auch gerne gesehen. Stimmt. Die werde ich mir auch alle noch angucken. Irgendwann. Aber. Also es waren so, ich hatte mir auch so ein bisschen angeguckt, was man haben möchte. Und Lincoln war für mich so eigentlich der Film, den ich mir am liebsten angucken wollte. Weil mich auch die Figur sehr interessiert. Und ist ja auch interessant, was der Spielberg so macht. Genau. Ich muss sagen, alle Filme, die der Typ zuletzt gemacht hat, haben mich irgendwie echt wenig interessiert. Also ich würde Lincoln gerne sehen, einfach weil es auch ein Film ist, der gute Bewertungen gekriegt hat und der gut aussieht. Aber ähnlich wie zum Beispiel War Horse. Ja, weil sie einer ist, die da getreten hat. Der soll anscheinend ultra gut sein. Also es ist halt auch ein verdammter Spielberg-Film. Also deswegen, ich finde die Themen so uninteressant. Super 8 war doch auch von ihm, oder? Nein. Ja. Oder? Super, ja, er war, glaube ich, der von J.J. Echt? Ja. Aber ich glaube, Steven Spielberg war da auch Producer mit drin und so weiter. Ja, also wenn man, wenn jemand Executive Producer ist, dann hat das nicht viel zu sagen, außer dass der Name draufsteht. Aber ich mag mich auch täuschen. Und dass bei Super 8 ganz viele E.T. und andere Cameos und Zitate von irgendwie drin waren. Also es war vom Feeling her war es schon. Ja. Vom Feeling war es teilweise auch ein bisschen Spielberg mit drin. Das glaube ich. Ich habe Super 8 tatsächlich auch nicht gesehen. Müsste man auch nochmal gucken. Ja. Ich habe mir jetzt eine Filmliste gemacht. Oder ich bin dabei, mir eine Filmliste zu machen, wo ich, also ich gehe jetzt jedes Jahr durch. So 2013 habe ich jetzt angefangen. 2012 und ganz bis nach unten, wirklich ganz nach unten. Und mein Plan ist es, echt für jedes Jahr alle Filme aufzuschreiben, die ich gesehen habe oder die ich noch sehen will. Und die dann alle nochmal zu gucken. So. Das ist. Ich habe einfach Bock, meine Library an Filmen, die ich gesehen habe, zu erweitern und irgendwie den Überblick zu behalten. Und nice. So. Ja, aber ich muss sagen, ich habe neulich jetzt zum Beispiel angefangen, James Bond, mal immer so, wenn man abends nichts zu tun hat, ne, James Bond reinlegen und mal gucken, ne? Und jetzt bei Skyfall, so weiß ich nicht, ne? Also die habe ich noch im Kino gesehen. Und dann immer weiter jetzt so dann so gesagt, ja, okay, jetzt musst du die alten anderen, die hatte ich auch alle nicht gesehen, nochmal nachgucken. Und jetzt bin ich irgendwie schon bei, glaub, Der Morgen stirbt nie oder so. Oder irgendwie, also bei den ganzen alten, also wo es anfängt, also die 90er mit, wie heißt er noch? Pierce Brosnan. Mhm. Und das fängt schon an, richtig schlimm zu werden. Weil, weiß ich nicht, das Science Fiction ist jetzt schon angekommen, so nach dem Motto. Die ganzen Gadgets. Und weiß ich nicht, das ist wirklich. Also, man braucht dann immer quasi irgendwie so einen bestimmten Moment, wo man sich mal hinsetzen kann und den Film gucken kann. Das ist genau das gleiche wie mit so, weiß ich nicht, 2001 Odyssee im Weltall. Ne? Weiß nicht, das ist ein super Film und den sollte man ja wirklich mal gesehen haben, um die ganzen Anspielungen. Hast du ihn gesehen? Ich hab ihn gesehen, ja. Niklas, hast du ihn gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen, aber ich hab's immer wieder vorgehabt. Ja, also den muss man mal gesehen haben, weil es wird ja eigentlich überall angespielt und auch dieser Supercut, den da irgendwie drin ist. Wie heißt er noch? Ein Matchcut. Ein Matchcut. Das habe ich jetzt auch gerade alles in der Schule. Und wir haben uns den letzten angeguckt, den Matchcut. Und das war eins der wenigen Male, wo ich mich gemeldet habe. Ich meld mich halt so, ich sag so, ja, 2001, Odyssee im Weltraum. Und stimmt halt, ist halt der erste, wirklich der erste Matchcut der Filmgeschichte. Und es wird natürlich gefeiert. Und der ist auch ziemlich geil, aber auf der anderen Seite ist er tatsächlich auch echt nicht so gut. Einfach weil er nicht so sauber umgesetzt ist. Ja, also. Allgemein. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Allgemein ist der Film halt so. Den muss man mal gesehen haben. Aber weil das schon so alt ist, fühlt sich das total komisch an, den zu gucken, finde ich. Finde ich nicht. Ich finde gerade der Film dafür, dass der von, überleg mal, von, keine Ahnung, 69 ist? Ja. 69, Alter. Ja, dafür ist das ziemlich gut. Das sind verdammte, wie viele Jahre? 44. Ja, das stimmt. 44? Warte. Ja, 44 Jahre. Und ich finde, der sieht ultra aus. Der hört sich ultra an. Der Film könnte deine Mama sein. Der Film könnte meine Mama sein. Ja, stimmt. Die sieht auch ultra aus. Hört sich ultra an. Genau wie der Film. Und ich feiere ja sowieso den mittleren Teil, falls du dich erinnerst. Also das ist das saugeilste. Was ich wiederum nicht so gerne mag, sind ja diese abgespaceden Phasen. Das Ende, Drogenrausch-Phasen oder der Anfang halt mit den Affen. Also es ist wichtig für die Story, aber es war echt nicht leicht, das zu gucken, weil das irgendwie verdammte 20 Minuten geht oder so. Aber egal, ist ein Film auf jeden Fall, der echt Spaß gemacht hat zu gucken und was ich auch gerne geguckt habe. Ja. Und die epische Szene, als Hal takes out Frank, die auch auf YouTube ist. Saugeil. Ja. Naja, hat Nico auf jeden Fall was vor, erstmal sich da durchzuarbeiten, durch die ganzen Filme. Ja. Du willst auch wirklich jeden einzelnen Film gucken. Ja, ich will auch wirklich jeden Film gucken, den ich schon kenne, wenn ich dann bei dem Jahr jeweils angelangt bin. Und ich möchte darüber tatsächlich Liste führen. Ich möchte Datum aufschreiben, wann ich den gesehen habe, dann. Vielleicht noch eine Bewertung, ein paar Notizen. Einfach, dass ich den Überblick behalte für mich. Ich habe echt Bock da drauf. Weil in letzter Zeit, also wirklich die letzten 1-2 Jahre gucke ich so selten Filme. Einfach entweder gucke ich eine Serie oder ich habe keinen Bock, den Film dann zu gucken. Und ich bin wirklich irgendwie nur noch im Kino. Und das passiert auch nicht so oft. Also maximal einmal alle 2 Monate. Und deswegen schaffe ich nichts. Und ich würde gerne so viel gucken. Und deswegen versuche ich mich durch so eine Liste irgendwie da dran zu disziplinieren. Disziplinieren und mich entlang zu hangeln. Und ja, ich schreibe dabei tatsächlich auch Filme auf, von denen ich recht sicher bin, dass sie mir nicht gefallen. Einfach weil sie für das Jahr irgendwie wichtig waren. Ja, wir werden dich hier auf jeden Fall mal ab und zu mal abfragen, was du so, wie weit du schon gekommen bist. Ja, wir müssen dir auch erstmal selber gucken, wenn ihr mich abfragen wollt, aber klar. Stimmt auch wieder. Genau, einer jetzt von der Vergangenheit mal ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, wir haben alle den neuen Iron Man Trailer geguckt. Oh, nein. Und ich würde mal sagen, wir schalten den jetzt einfach mal an, oder? Ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Aber ich beginne. Bei dem Trailer hatte ich so, da wo ich so ein bisschen lachen musste, war, wo er sagte, ich kann nicht schlafen. Okay. Weil er sagte, ich habe die Welt gerettet, ich habe alles getan, aber warum kann ich denn nicht schlafen? Und der Trailer, den finde ich gut, aber das ist so einer von diesen absurden Momenten, wo ich einfach anfangen muss zu lachen. Naja, aber so absurd, also wirklich so, ist das schlecht? Nein, so? Also es war nicht schlecht. Aber es war so irgendwie unerwartet, so, warum kann ich nicht schlafen? Und dann fängt halt der ganze Trailer an. Habt ihr alle den ersten gesehen, den ersten Trailer? Ich glaube, aber der war so relativ kurz. Er war auf jeden Fall sehr kurz. Ja, der ist. Naja, der ist ungefähr genauso lang. Ich muss sagen, den fand ich deutlich geiler als den gerade eben. Weil der erste Trailer so ultimativ depressiv war. Es war dieses typische Trailer-Gefüge. Und als der Trailer dann am Ende vorbei war, dann stand der Iron Man irgendwie am 15. Mai, ist es soweit. Und der Trailer ist vorbei und plötzlich geht das Bild wieder hoch, also es wird wieder eingeblendet und dann sieht man einfach, wie Tony Stark durch den Schnee stapft und seine Rüstung hinterherzieht und man hört nichts. Ja, man hört stimmt. Einfach nur Stille und es ist ultra geil. Darauf stehe ich. Das hat bei dem Trailer ein bisschen gefehlt. Ich hoffe wirklich, dass das dramatisch wird irgendwie und danach sieht es natürlich auch aus. Aber ich hoffe, dass da so eine gewisse Dunkelheit so rein von der Charakterentwicklung und so reinkommt. Weil ich meine, man sieht ja, es hat bei The Dark Knight super funktioniert. Und irgendwie stehe ich da drauf. Also es war hier gerade so ein bisschen der Action-Trailer, ne? Genau. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich sehr cool, halt mit Ben Kingsley als der Mandarin. Und das scheint ja alles sehr interessant zu werden. Also, es spitzt sich zu, alles. Also, ich muss sagen, ich fand den ersten Iron Man ziemlich cool. Und den zweiten war eigentlich auch, also, war super Kino-Entertainment, ne? Aber, ich muss sagen, was war denn bitte Avengers? Also, War saugut. Der war so schrecklich. Also, ich verstehe das alles, dass es abgespaced sein kann in diesem Universum. Weiß ich nicht, ne? Er hat ja diesen geilen Reaktor in der Brust und so. Kein Problem, ne? Aber, wo die in diesem scheiß Luftschiff drin waren, also, oder? Dieses Luftschiff? Was ist damit? Also, es ist ja sowas von unlogisch und dann irgendwie diese Aliens, die irgendwie so Griechen sind. Oder, was war das? Weiß ich nicht. Ich fand den griechische Aliens. Also das war irgendwie komisch. Avengers hat für mich das Wort Nerdgasm geprägt. Also sowas wie Orgasm, no Nerdgasm. Einfach weil es wirklich zu 99% alle Nerd-Wünsche befriedigt hat. Weil es irgendwie auch so gut war. Also ich verstehe gar nicht, wie man den so scheiße finden kann. Also ich fand ihn der war gut. Der war optisch geil, der war inhaltlich spaßig, also geil kann man da nicht so wirklich sagen. Es ist halt eine Entertainment-Fun-Story. Aber wenn man sich überlegt, dass wirklich jeder dieser Charaktere ursprünglich ein Einzelfilm ist und wie Marvel das alles aufbaut und die dann in einem Avengers-Film alle zusammenkommen lässt, finde ich das extrem geil. Also auch wie die Story war und so. Also ich fand das auch cool. Also ich finde, die hat beim Bösewicht gefloppt. Also weiß ich nicht. Das war der Bösewicht aus Thor sozusagen. Ja, genau. Und also die Dialoge waren immer schrecklich und irgendwie immer diese Eigennamen, wenn sie irgendwie den Stab von oder so, oder? Das gab's nicht einmal, glaube ich. Also ja, nur er hatte seinen Stab. Ja, genau. Er war der Einzige. Ja, und das war echt schrecklich. Aber naja, ist ja natürlich wieder eine Ansichtssache, ne? Jeder muss wissen, wie er es findet und so. Ne? Also ich finde Avengers geil. Ich finde das geil, was Marvel macht. Auch, also, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, klar, es ist natürlich wie immer alles auf Geld aus, aber ich habe das Gefühl, dass sie sich Mühe dabei geben, Geld zu verdienen. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, Avengers fand ich sehr geil. Ich freue mich auf Avengers 2. Genauso, ich weiß gar nicht, ob sogar ein dritter noch kommt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie sich dieses ganze Marvel-Universum entwickelt. Und wie ernst sie das zum Ende hin nehmen werden. Also, ich bin echt gespannt, wie sich die ganze Dramatik steigern wird. Ob die wirklich tatsächlich anfangen, dann Charaktere wegsterben zu lassen. Würde mich mal echt interessieren. Was ich jetzt bei dem Trailer interessant fand, war gegen Ende, dass sie diese, na, es sah schon aus wie eine Armee, also wirklich ganzen Anzüge, die jetzt auf jeden Fall da sind, benutzt werden, um gegen den Gegner zu kämpfen und so. Und dass da auch anscheinend irgendwie, da war irgendwie so ein Katzenwesen dabei am Ende. Stimmt, ja. Wie sich das, also es ist ja irgendwie, also es kommt immer mehr durch, dass halt der Iron Man an sich nicht mehr so besonders ist. Also es geht ja eigentlich geht es ja immer nur um diese Waffe, die da aufgebaut wird. Best Superpower ever. Money. Ja. Mit viel Geld lässt sich einfach die Welt retten. Ja. Und so ist es da ja auch. Also auf jeden Fall sehr viel Drama drin und sehr viel Action wieder. Was ich sehr gut finde. Ja. Anderer Superheldenfilm des Jahres, wisst ihr, wovon ich spreche? Der noch kommt? Ja. Nach Iron Man, ich glaube im Juni. Weiß ich gerade nicht. Spider-Man? Nee. Spider-Man drehen sie, glaube ich, gerade, den zweiten. Aber nee, der ist es nicht. Sag's uns. Es fängt mit Super an und hört mit Man auf. Es stimmt. Man of Steel. Ja, genau. Von Zack Snyder. Hab ich. Mit Produzent Chris Nolan. Habe ich davon schon einen Trailer gesehen? Wollen wir uns einen Trailer angucken? Gab es schon einen Trailer? Ja. Dann können wir uns den auch nochmal angucken. Ich bin hier jetzt nämlich gerade auch auf Apple Trailers. Sorry für die Schleichwerbung. Aber wieder schreibe ich Man of Steel falsch. Oder ich find's nicht. Ich verstehe die Apple-Seite nicht. Ah, ich muss da suchen. Oh Mann. Unterhaltet euch. Ja. Ein bisschen Werbung machen für unsere Webseite. Also wie gesagt, die ist alles brandneu, ne? Brandheiß. Nagelneu. Und da könnt ihr kommentieren und Spaß haben. Ganz viel Spaß, okay. Auf jeden Fall könnte man noch darauf hinweisen, dass wir auch bei Twitter und Facebook zu finden sind. Das heißt, wenn man irgendwie mal über neue Folgen oder sowas aufmerksam gemacht werden möchte, kann man sich das auch da angucken, muss nicht immer auf der Webseite gucken. Oder man abonniert das Ganze gleich auf iTunes oder dem Podcast, der Podcast-App seiner Wahl und ganz besonders freuen, und das würde uns auch ziemlich helfen, würden wir uns über eine kleine Spende über Flatter, was Flatter ist und so weiter, das kann man sich auf flatter.com angucken. Mhm. Mhm. Was Flatter ist, könnt ihr euch auf Flatter angucken. Ja, also das ist eigentlich die beste Seite dafür. Okay. Man of Steel. Hier Synopsis ist nächsten Sommer. Man of Steel kommt auf den großen Bildschirm. Ich übersetze das gerade hier vom Englischen ins Deutsche. Von Zack Snyder, wie gesagt, von den Produzenten Christopher Nolan, den wir kennen von The Dark Knight etc. Ihr wisst, wen ich meine. Charles Roven kenne ich jetzt nicht. Emma Thomas, das ist Chris Nolans Frau. Und Deborah Snyder ist wahrscheinlich dann Zack Snyders Frau. Gehe ich mal von aus. Das Drehbuch wurde interessanterweise auch von demselben Menschen geschrieben, der sich unter anderem für The Dark Knight verantwortlich gezeigt hat. Also, es gibt die Unterscheidung zwischen der hat das Drehbuch geschrieben und der hat die Story entwickelt. Und Die Story kommt auch von demselben Kerl, der das Drehbuch schreibt, aber an der Story hat außerdem auch Nolan mitgearbeitet. Deswegen ist vieles, trägt vieles wahrscheinlich Nolans Handschrift. Davon ist zumindest auszugehen. Es ist also theoretisch dasselbe Erfolgsteam, aber mit der Regie nicht von Chris Nolan, sondern halt von Zack Snyder, der gemacht hat. Okay, Fabi zockt mit den Schultern. Zack Snyder hat gemacht zum Beispiel Watchmen 300. Ach, Watchmen, ja. Ach so, Watchmen, ja. Watchmen ist ein Knaller. Ja, ein Sucker Punch habe ich nicht gesehen. Kommt auch auf meiner Liste. Sucker Punch? War das dieser übelst brutale Film mit diesen kleinen Kindern? Mit dem Mädchen. Mit ja, den, Mädchen, mit den Frauen, ja. Das war echt. Und alles ist so ja. Steampunk ja, ich irgendwie. Ich guck mir den an. Ja, guck dir mal an. Und dann habe ich gar nicht so einen brutalen Film erwartet. Aber der war auch ganz okay. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber Watchmen ist natürlich ein Knaller. Watchmen so. War der Knaller, ja. Ist der Wahnsinnsfilm. Und ich halte recht viel von Zack Snyder. Ich mag den Stil von Zack Snyder. Und das in Kombination mit Chris Nolan, in Kombination mit der Story von Chris Nolan und David Goyer, in Kombination mit diesen coolen Trailern, den wir uns jetzt angucken werden, bin ich da sehr gespannt drauf. Und ich werde jetzt einfach mal Play drücken. 2013. Also, ich finde immer, also Superman hat mich immer am meisten angesprochen bei den Sachen. Das ist interessant. Superman du, für mich. Hast du Ahnung von Superman? So ein bisschen. Also ich hatte es gab ja auch mal eine Serie, die da bin ich wieder mehr mit Smallville bin ich so ein bisschen mehr wieder reingekommen in die ganze Sache. Mhm. Aber es ist ja nicht, es ist ähnlicher wie bei Spider-Man, dass der Hauptcharakter sehr, also es ist eine sehr emotionale Sache. Also auch die Superman-Comics so ein bisschen von vorher und so, was man halt so von Superman mitbekommen hat. Und es war immer so, diese Selbstfindung war immer ein großes Thema da drin. Das ist ja allgemein, damit kämpfen ja gefühlt alle Superhelden. Also egal, wo man hindenkt, man hat Batman, der natürlich, also ich meine, der heißt ja schon The Dark Knight, also es ist ja ein dunkler Ritter, den verfolgen ja ganz viele Sachen. Ebenso wie Superman, der ja irgendwie ein fremder Mensch ist in dieser Welt, in der er lebt. Was, also, ich schätze ich mal, ich habe keine Ahnung von Superman, aber ich glaube, damit kämpft er ja auch irgendwie, ja. Dass er anders ist als alle anderen. Da gab es ja auch diesen super coolen Dialog in Kill Bill 2. Habt ihr den gesehen? Kann mich gerade nicht erinnern. Da ist dann an den Dialog. Am Ende Uma Thurman und ich weiß gar nicht, wie er heißt, Bill auf jeden Fall aus dem Film. Und er erzählt ihr, worin sich Superman von allen anderen Superhelden unterscheidet und warum er Superman am besten findet von allen. Und was er sagt, ist letztendlich, im Gegensatz zu allen anderen Superhelden verkleidet sich Superman nicht. Also Superman ist Superman, während Clark Kent Supermans Kostüm ist. Ja, stimmt. Ja. Also, ja, ja, stimmt, wirklich. Clark Kent, ich glaube, er sagt das so, Clark Kent ist Supermans Kritik an die Menschheit. Denn Clark Kent ist schwach, schüchtern, zurückhaltend, so wie er das sagt. Ich weiß es nicht so genau. Und das finde ich sehr spannend. Und ich feiere diesen Dialog in Kill Bill 2. Das ist sehr geil. Und das sieht im Trailer ja auch sehr danach aus. Also, es sieht alles auch wirklich Nolan-mäßig aus. Da ist dann Superman, der hat dann einen dicken Bart und läuft da rum und schaut traurig in die Gegend. Und ich finde das sehr cool. Also, das sieht sehr nice aus. Das könnte mir ja nächste Woche filmen. Vielleicht kannst du mir ja erklären. So wie ich das verstehe, ist Kevin Costner sein Ziehvater sozusagen, aber Russell Crowe ist sein echter Vater oder wie ist das? Weißt du das gerade zufällig? Ich weiß gerade nicht, wie das in dem Film, die das hinbiegen wollen, aber es ist ja eigentlich so, dass Superman ja außerirdisch ist. Genau. Und es gibt ja auf jeden Fall auch noch seinen Heimatplaneten und so weiter. Mhm. Und ich glaube, Superman ist so eine Art Flüchtlingskind. Und wird aber ja aufgezogen von Menschen. Genau. Das ist so ein bisschen wie bei Herkules. Falls ihr ja, auf jeden Fall. Also Superman und Herkules kann man eigentlich ziemlich in die, also ist eigentlich die gleiche Grundlinie. Ja. Herkules war sautraurig, ey. Also, als er dann irgendwie am Anfang loszieht da sind ja diese beiden Älteren, ich weiß nicht, ob das für ihn seine Großeltern sind oder seine richtigen Eltern, die haben auf jeden Fall schon graue Haare. Und wenn er dann da abhaut und loszieht, um einfach sich selbst zu finden. Also das ist echt ziemlich geil. Ja, also Superman hat auch so eine Selbstfindungsphase. Also eigentlich so auch konstant. Ja, dieses Identitätsproblem. Ja. Also das ist ja der innere Konflikt. Ja. Ja. Das ist auch, passt auch eigentlich ziemlich zu Nolan, dass er sowas verfilmt. Es ist ja nicht Nolan, ne? Aber, aber ich finde, man merkt auch wieder diese Nolan'sche Handschrift. Zum einen finde ich, als wir gerade eben den Trailer geguckt haben, an diesen Trailer-Texten, es ist alles genau gleich wie bei allen seinen anderen Filmen. Und Superman hat jetzt schon wieder dieselbe Linie wie zum Beispiel The Dark Knight. In dem Sinne, dass der Name Superman oder Batman nicht im Titel ist. Das war ja bei The Dark Knight genau dasselbe. Das war dann ja die große News. Batman wird nicht im Titel des Films sein, sondern der Film heißt The Dark Knight. Und jetzt bei Superman heißt er ja auch nicht Superman, sondern Man of Steel. Ja, und dann kommt noch ein deutscher schlechter Untertitel dazu. Batman ist schon Superman, kommt zurück oder so. Ja, genau. Das war ja so bei den alten Superman-Filmen. Ne, ich glaube, davon werden wir verschont. Ja. The Dark Knight hat ja auch keinen Untertitel. Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich glaube, da ist es im Juni soweit. Das heißt also, wir haben zuerst im Mai den Eisenmann und danach den Superman direkt im Anschluss, einen Monat später oder so. Und ich glaube, das wird ein interessantes Battle. Was ich bisher so gehört habe, es gab ja anscheinend schon Screenings etc. von Man of Steel. Und es ist natürlich immer viel Gelaber und viel Werbung. Keine Ahnung, da kann man nicht so viel drauf geben. Aber es gibt echt viele Meinungen, die man so aus dem Internet heraushört, dass das der Knallerfilm ist. Also wirklich, das ist der Film, den es dieses Jahr zu schlagen gibt. Zumindest in diesem ganzen Blockbuster-Comic-Genre. Da bin ich sehr gespannt. Vor allem, weil ich halt auch so gespannt bin auf Iron Man 3. Ja. Dann hätten wir die Runde erstmal. Ja, dann glaube ich, war das für heute. Und dann hoffen wir mal, dass die nächste Folge Filmflimmern 11 nicht in 2,5 Jahren auf uns zukommt, sondern in der nächsten Zeit. Weiß ich nicht. Wir legen uns jetzt noch nicht mal fest, wenn wir uns wieder treffen, aber. Das heißt, es ist jetzt schon vorbei. Ja, klar. Also ich habe mich hier eingestellt auf freundliche 3 Stunden reden. 3 Stunden? 3 Stunden willst du knacken? Ja, also weiß ich nicht. Ich habe noch also viel zu erzählen, Freunde. Ja, dann nimm die Informationen nächstes Mal mit. Ja, genau. Mach ich. Wir haben jetzt ein bisschen was vorgelegt und wir sind jetzt flexibler geworden, auf jeden Fall auch. Wir haben uns gebessert, Leute. Gebessert? Traut uns. genau. Ja, also das heißt also jetzt. Erklärt mir, was haben wir als nächstes vor? Also, wie geht es weiter? Also, wir haben noch. Ich weiß selber gar nicht. Ja, also, wir haben ja noch jetzt vor, noch einen Livestream zu machen. Also, quasi, dass wir uns eine Fangemeinde aufbauen. Der Knüller. Vielleicht auch nochmal. Also, wir hatten ja irgendwann auch angefangen, so Kurzfilme nochmal zu reviewen. Aber wir wollen es einfach jetzt ein bisschen lockerer machen, ne? Also genau. Nicht so, damals hatten wir mal, so ein Etherpad auf und haben dann halt reingeschrieben, die Themen, wo wir abgearbeitet haben. Genau. Und das soll jetzt einfach ein bisschen lockerer werden. Und manchmal auch nicht. Auf Vollständigkeit halber. Ne, also ich bin auf jeden Fall dafür, ich weiß aber nicht, was ihr jetzt denkt, lasst uns einen YouTube-Channel aufmachen für Filmflimmern. Ja, können wir mal besprechen. Müssen wir alles besprechen. das besprechen wir privat. Unter 4 Augen. Im Off. Genau. Ja, genau. Okay, ich wollte es nur gesagt haben. Ja, also. Nächste Folge bin ich plötzlich einfach nicht mehr dabei. Ja, Nico, genau. der kann nicht. Der ist aus dem Fenster gefallen. Ja, genau. Der Wind. Ja. Okay. Ich denke mal, wir können uns jetzt an der Stelle verabschieden. Okay. Genau. Und es war mir eine Ehre. Dann einfach. Hat auch Spaß. Bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Genau. Adieu. Tschüss.